Ritzi, fitzi, wunderbar. Ritzi Spendendorf, sogar bei Tetakord. Der Taktvergeber ist der Spinnenlord. Vorbei und störte sich gewaltig am Spinnen allerlei. Vernichten als wär's Unkraut, das war sein kalter Plan. Da sah er plötzlich Ritzi und war ganz angetan. It's bizarre.